Damit sind wir auch schon beim zweiten Gebot. Was verbietet uns das zweite Gebot? Du sollst den Namen Gottes nicht eitel nennen. Das zweite Gebot, du sollst den Namen Gottes nicht eitel nennen, verbietet uns, erstens den Namen Gottes ohne Ehrfurcht auszusprechen, zweitens Gott, die allerseligste Jungfrau Maria und die Heiligen zu lästern, drittens falsche, unnötige oder in irgendeiner Weise unerlaubte Eide abzulegen. Christus sagt, ihr sollt gar nicht schwören, jeder beim Tempel und so weiter.